wenn die Bomben fallen. Raub heißt auf Flammen mehr. Keiner wird gelebt raus. Himmel schlägt die Tiefen schwach. Keiner wird gelebt raus. Ein Gott bleibt dauernd verdammt. Keiner wird gelebt raus. Himmel bleibt im Nassen klar. Keiner wird gelebt raus. Hey, hey. Hey, du bringst uns alle um. Yeah.